Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, was ich meinem Partner nicht zu sagen wage. Gibt es sowas bei euch? Tragt ihr irgendetwas mit euch herum, was ihr euch nicht traut, eurem Partner zu sagen? Oder gibt es sogar etwas, was ihr bewusst eurem Partner nicht sagen wollt? Aus welchen Gründen auch immer. Wenn ihr es mir sagen wollt, dann wählt diese Nummer 0180 5678 111. Am Telefon ist Tanja und die ist 23 Jahre. Ja, genau, hallo. Tanja. Ja. Zu deiner Geschichte. Ja, ich habe also folgendes Problem. Also ich lebe in einer Beziehung und ich möchte gerne mal mit mehreren Männern Sex haben. Ja. Und ich habe es schon mal gehabt, allerdings war ich nicht in der Beziehung lebend. Mhm. Und ich traue mich halt meinem Freund nicht zu sagen, weil der ist ein bisschen prüde halt. Mhm. Also ihr seid nicht verheiratet? Nein, wir sind nicht verheiratet. Wie lange seid ihr zusammen schon? 4 Jahre. 4 Jahre. Mhm. Und habt also sexuell da schon eine ganze Menge erlebt und alles Mögliche, was in eurem Rahmen möglich ist, ausprobiert? Ja, genau. Ja. Also was, sag ich mal, in seinem Rahmen möglich ist. Was in seinem Rahmen möglich ist. Das heißt die Missionarsstellung. Ja, ich sag mal so, er nimmt auch noch die Reiterstellung. Die nimmt er auch. Auch nicht. Ah ja. Hast du denn schon mal versucht, so ein bisschen in diese Themen, in diesen Themenbereich zu kommen bei ihm? Also ich habe es mal erstmal so über Swingerclubs mit ihm, da sag ich mal so, probiert. Mhm. Aber da bin ich auf total taube Ohren gestoßen. Was hat er da geantwortet? Ja, er fragte, ob ich ihm denn so sexuell nicht reichen würde und hat da total den Aufstand geprobt. Mhm. Du möchtest gerne mit mehreren Männern? Ja, vor allen Dingen, also er sollte halt dabei sein und sein Freund. Wie sein Freund? Sein Freund halt. Der soll auch dabei sein? Ja, genau. Auf den bist du auch scharf, oder wie? Ja, was heißt scharf? Also er hat eine super Ausstrahlung, aber wie gesagt, also ich stelle mir schon vor, dass er halt gut im Bett ist. Ja. Also es gibt sexuelle Fantasien mit diesem Freund von deinem Freund. Das ist natürlich unter Umständen für deinen Partner auch hart, ne? Zu hören. Ja, genau. Deswegen traue ich mich ihm halt auch nicht so zu sagen, weil er denkt dann, ich wollte halt mehr was von seinem Freund. Mhm. Ist es so? Nee. Also er ist als Kumpel ist er echt okay, aber ich denke mal so mehr als Beziehung, nee, ist er nicht so mein... Warum möchtest du denn so viele Männer haben beim Sex? Ja, beim ersten Mal, wo ich das schon hatte, halt mit mehreren Männern, das war einfach nur ein total geiles Gefühl. Wie viele Männer waren das? 4. 4 Männer haben dich verwöhnt? Ja, genau. Ich meine, man kann das ja verstehen, ne? Ja. Also es ist nicht, sag ich mal, immer die alte Rein-Raus-Geschichte, es ist immer schon was Besseres. Ja. Tanja hat sich von 4 Männern verwöhnen lassen. Ja. Du alte Schlampe. Ja, nicht so direkt. Ich muss dazu sagen, ich war Alkohol im Spiel. Ja, meistens in solchen Sachen. Ja. Wie ist es denn dann überhaupt dazu gekommen? Waren das fremde Leute oder auch Freunde? War das eine Party? Nee, es waren damals also 2 aus meiner Klasse, wo ich damals meine Ausbildung gemacht habe. Ja. Und es war halt irgendwie eine Riesenfete und dann auch so Leute kennengelernt. Ja, und irgendwie, sag ich, ich bin da so spontan, bin ich halt drauf gekommen. Ich hatte das nur so mal in den Raum geworfen. Mhm. Da. Weil wir hatten uns auch so über Sex unterhalten. Ja, auf jeden Fall sagte ich dann so, ja, ich möchte mal gerne mit mehreren Männern. Und da haben die Männer gesagt, warum nicht? Ja, also einer sagte spontan, also ich bin dabei. Ja, dann sagte der andere auch, ich auch. Ja, aber der dritte, der war dann schon nicht mehr so begeistert und der meinte, nee und so. Und naja, und im Laufe des Abends, der Alkohol, wie gesagt, floss reichlich und dann... Und man wurde immer enthemmter und enthemmter. Haben die Jungs sich denn nur um dich gekümmert, was heißt nur, oder haben die miteinander auch was gemacht? Nee, also miteinander haben sie nichts gemacht. Da war so irgendwie so eine Barriere. Also du warst da wirklich der absolute Mittelpunkt und der ist da. Das ist natürlich eine schöne Sache, ne? Ja. Wie stark ist denn dieser Wunsch bei dir? Ist das einfach nur so ein Spleen, den du im Kopf hast, oder denkst du da schon verdammt oft dran? Also ich sag mal, es wird in letzter Zeit halt immer stärker, weil ich sag jetzt mal, der normale Sex so zwischen meinem Freund erreicht mir also wirklich nicht mehr. Denkst du, wenn du mit deinem Freund schläfst, an solche Situationen? Ja. Denkst du auch an den Freund von deinem Freund? Es ist unterschiedlich, es kommt drauf an, ich sag jetzt mal, wenn wir halt die Missionarstellung machen und es ist wirklich nur diese alte Rein-Raus-Nummer, dann denke ich mal, oh Gott, nee, nicht schon wieder. Weil also er ist also so prüde halt in dem Sinne, ich habe mal Sexspielzeug mitgebracht. Mhm. Und einfach nur Handschellen und er fand es also gar nicht mehr, nee und so. Also einfach nur Handschellen, ja. Ja, einfach mal irgendwas Neues halt ausprobieren, ne. Aber er war da sofort, nee, und ich denke echt, manchmal sollte er besser ins Kloster gehen. Könnte es sein, dass er ein arger Langweiler ist, dein Freund? Nee, so eigentlich nicht. Also er ist eigentlich recht beliebt, einen großen Freundeskreis haben wir. So Unternehmen tun wir halt viel, also er ist so partymäßig schon, aber ich weiß jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, ob er irgendwie ein Trauma hat. Was wäre denn, wenn du, ich meine, die Idee liegt ja jetzt natürlich nahe, es ihm dann doch mal so ganz klar ins Gesicht zu sagen, so wie du es mir gesagt hast. Mhm. Einfach, ja, es einfach versuchen. Ich glaube, dann würde er Schluss machen. Also wenn ich ihm jetzt vor die Wahl stellen würde... Nee, nur nicht vor die Wahl stellen. Aber ihm das einfach so nett schilderst, wie du es mir jetzt geschildert hast, dass du da richtig Bock drauf hättest. Zum Beispiel auch mit dem Freund zusammen. Aber auch dann gleichzeitig unterstreichst, dass du von dem Freund nichts willst. Dass es nur eine rein sexuelle Geschichte ist. Hm. Vielleicht kannst du ihn ja so knacken, indem du es wirklich so ganz offensiv machst. Ja, müsste ich. Wie soll es sonst weitergehen? Ich weiß nicht, ich denke mal, du grämst dich. Kommst dann zum Bruch und dass ich ihn betrüge. Ja, ja, genau. Und um das vielleicht zu vermeiden, kannst du wirklich dann, dass du hinterher zu dir sagen kannst, na, ich habe alles ausprobiert, ich habe es ihm ja vorgeschlagen. Hm. Und wenn du dann ausscherst, dann ist er selbst schuld. Ja. Kann man zumindest so sehen vielleicht. Ne? Ja, kann man so sehen, ja. Damit du arme Blume da nicht vertrocknest. Ne? Tanja, sag ihm doch mal richtig, so knallhart. Aber freundlich natürlich. Hm, klar. Also es sollte, es sollte der Freund dabei sein und mindestens noch einer, ne? Ja, also drei sollten schon sein. Ja. Hast du da schon einen im Visier? Weiß ich nicht, vielleicht ein Bekannter so von uns gemeinsam oder so. Also ich, zu dem muss ich halt Vertrauen haben. Mhm. Da musst du natürlich deinen Freund dann auch einbeziehen, dass er irgendwie auch ganz gut mit den Typen kann. Ne? Sonst ist das vielleicht ein bisschen krass für ihn. Ja, deswegen hatte ich ja schon probiert, halt über einen Swingerclub, bevor es dann, sag ich mal, ganz ins Extreme geht. Weil ich denke mal, ich wäre auch nicht so begeistert, wenn mir jemand von Latz knallen würde, ich möchte gerne mit dir und deiner Freundin schlafen. Also. Ja, aber vielleicht ist das für ihn die angenehmere Variante, das so im privaten Kreis zu machen, als gleich in so einen Club zu gehen. Hm. Also könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht da weniger Hemmschwellen hat. Ich weiß es nicht, aber vielleicht. Hm. Tanja, ich wünsche dir viele Männer um dich herum bald. Ja, danke. Damit du richtig Spaß hast. Darf ich noch jemanden grüßen kurz? Du darfst heute noch und dann Schluss. Ah, das ist lieb. Also ich grüße erstmal die ganzen Wuppertaler. Ja, die grüße ich auch alle. Und wen? Ivi. Und Ivi. Hm? Alles klar. Alles klar. Tschüss. Jo, danke. Jo, tschüss. Die ganzen Wuppertaler. Ihr Lieben, übrigens, wenn ihr, das wisst ihr, ich sage das jetzt jeden Abend, damit das auch überall bekannt wird, wenn ihr ein Bildtelefon habt oder eine Webcam mit ISDN-Anschluss, dann könnt ihr euch auch bei mir melden und dann sehe ich euch und das möchte ich doch sehr gerne. Es haben noch wenige Menschen in Deutschland, aber wir propagieren das jetzt mal und nach wird das sicher auch möglich sein. Wobei das heute bei dem Thema natürlich ein bisschen heikel ist vielleicht, was ich meinem Partner nicht zu sagen wage. Frank ist jetzt dran und Frank ist 26 Jahre alt. Ja, hallo. Hi. Ja, also bei mir geht's darum, ich bin seit ungefähr 1,5 Jahren in einer festen Beziehung drin. Mhm. Und ich gehe halt regelmäßig, so circa so 2-mal in der Woche gehe ich halt mal in den Puff. Bordell, so gesagt. Und schon die ganzen 1,5 Jahre? Ja, kann man so sagen, ja. Mhm. Also es ist mehr oder minder, wie soll ich sagen. Ja, ich stehe halt auf das Unpersönliche da. Das Unpersönliche? Ja. Mhm. Ja, und das gefällt mir halt ziemlich. Nun ist das ja auch ein teurer Spaß, ne? Das ja, alle... ist schon ein teurer Spaß, aber ich fand... Wie viel Geld lässt du jedes Mal da? Also, ja, 200 Mark rum. 200 Mark, das sind... Das sind auf den Monat gerechnet, also mal 400 Mark in der Woche. Mhm. Ja, 600 Mark im Monat. Also zweimal in der Woche gehst du da hin? Ja. Ich dachte jetzt, alle 2 Wochen hatte ich gerade verstanden. Nee. Zweimal in der Woche? Ja. Und seit 1,5 Jahren in einer festen Beziehung. Lebst du mit deiner Freundin zusammen? Ja, wir leben zusammen. Und wie machst du das dann? Also entweder lass mich meistens Ausreden einfallen, so wegen ich gehe mit Freunden weg oder ich muss länger arbeiten. Mhm. Und das ist bisher immer gut gegangen? Sie hat nichts gewittert? Ja, bis jetzt ist alles gut gegangen, ja. Mhm. Und du hast, so funktioniert die Beziehung ja eigentlich auch. Und du hast auch weiter Bock, mit ihr zu schlafen? Ja. Oder weniger? Natürlich, doch, das schon, aber... Mich reizt halt das Unpersönliche. Mhm. Weil ich gehe da rein jetzt irgendwo in den Puff und sag, will halt das, was ich, oder sag halt das, was ich will. Mhm. Und das ist halt schon irgendwie. Gab es denn auch schon Situationen, dass du aus dem Puff gekommen bist, zu deiner Freundin nach Hause und deine Freundin wollte mit dir schlafen und du hast nicht gekonnt oder keinen Bock gehabt? Ja, nee, sowas hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Mhm. Aber ich bin schon gesehen worden von Freunden von ihr. Und Und da war halt das große Pipapo und wie, was machst du da? Und das hat sie nicht erfahren? Na, ich war halt da mit Kumpels dort gewesen, im Puff, und konnte mich da halt noch einigermaßen rausreden. Und sie hat es auch damals getroffen gehabt. Aha. Also sie ist nicht misstrauisch geworden deshalb? Nee. Hast du denn vor deiner Beziehung mit dieser Frau auch schon so oft den Puff besucht? Ja. Also kann das sein, dass das fast schon eine richtige eine Sucht ist, ne? Eine Sucht ist es. Ich hätte ja das ober-mega-schlechte Gewissen meiner Freundin gegenüber. Wie ist es bei dir? Das ober-schlechte Gewissen habe ich manchmal auch. Also das Gewissen plagt mich schon. Ja. Aber ich denke mir dann, als wieder der Kick irgendwo, der ist wieder, der ist stärker als das schlechte Gewissen. Nun heißt ja unsere Sendung, was ich meinem Partner nicht zu sagen wage. Würdest du es ihr gerne sagen, eigentlich? Nee, würde schon machen, weil ich wüsste dann garantiert, dass die Beziehung zu Bruch geht. Mhm. Klar, das könnte sie nicht tolerieren. Das ist auch sehr schwer zu tolerieren, sowas. Ja, das ist schon schwer. Mensch, Frank, was würde sein, wenn du sagen würdest, also ich nehme mir jetzt vor, ich mach's sofort ab heute überhaupt nicht mehr? Boah, also da würde ich sagen, da fehlt mir irgendwas. Mhm. Da fehlt mir irgendwas. Du würdest ganz nervös, ganz wibbelig und... Ja, wie als ein Changi würde sagen, ich wäre auf dem Arsch. Also es ist, um es nochmal zusammenzufassen, es ist wirklich dieses Gefühl, zu einer Hure zu gehen. Ja. Ja, das ist was... Das Unpersönliche, das... Ich weiß nicht, das wenig Vertraute... Ja. Ist es auch, dass du dafür Geld bezahlen musst? Macht dich das auch zusätzlich an? Ja, das macht mich auch an. Mhm. Das ist auch wieder so ein Ding. Also das gehört eigentlich alles, das gehört alles zusammen. Sexualität ist schon ein seltsames Ding bei Menschen. Arg seltsam. Mann. Und man schaut nicht rein und man kann es letztendlich nicht nachvollziehen. Du kannst mir das so erzählen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja. Aber ich glaube dir das natürlich, wie du es mir jetzt hier erzählst. Hast du deine Stammhure? Nee, eine Stammhure in dem Sinne nicht. Weil das wäre bei mir dann schon wieder das Problem, weil ich stehe ja wirklich auf das... das Unpersönliche, wenn ich jetzt zu einer Stammhure gehen würde, dann würde man sich schon mit der Zeit auch kennenlernen und so. Frank, machst du denn mit den Huren etwas anderes, etwas zum Beispiel Versauteres als mit deiner Freundin? Oder ist es auch so das Normale? Ja, ich stehe eigentlich auch mit auf SM. Mhm. Und das machst du mit deiner Freundin nicht? Nee, also das kann sie zum Beispiel nicht ab. Weiß sie, dass du drauf stehst? Ja, die Andeutung habe ich ja schon oftmals gemacht, aber... Sie hat es eigentlich nie so richtig mitgekriegt. Könnte es sein, wenn du deine Freundin mehr so in diesen Bereich vielleicht integrieren könntest, wenn sie diese SM-Sachen mit dir mitmachen würde, dass du dann weniger in den Puff gingest? Nee, glaube ich nicht, weil meine Freundin, die ist so konservativ, sag ich jetzt mal. Also, Mensch, Frank, wie soll das weitergehen? Du kannst jetzt nicht... Ich weiß, dass es nicht weitergehen soll. Es ist ja wirklich es ist extrem unfair, ne, dem Partner gegenüber. Ja, das auf jeden Fall, aber ich denke mal... Es stimmt aber auch so alles in der Beziehung und ein Geheimnis, Was würdest du denn zu haben, ist irgendwo zwar nicht richtig. Was würdest du denn sagen, wenn durch irgendwelche Zufälle herauskäme, dass deine Freundin seit anderthalb Jahren einen anderen Mann auch noch nebenher hat? Das weiß ich jetzt nicht, weil so bin ich eigentlich, wenn ich mit ihr weggehe. Bin ich eigentlich auch extrem eifersüchtig so. Siehst du, das ist eben das ist der Haken dran. Das ist der Haken daran. Du beanspruchst diese Frau ganz für dich alleine, willst sie ganz für dich alleine haben, wiegst dich daran Sicherheit und nimmst dir selbst das Recht aus, zweimal in der Woche in den Puff zu gehen. Ja, aber ich denke mal, So ist der Mann, meinst du? Ja. Ich glaube nicht, dass der Mann so ist. Es wäre schade, wenn der Mann so wäre. Aber du bist so. Ja, natürlich. Einigen wir uns darauf. Dieser Anruf soll ich jetzt auch nicht bedingen oder bewirken, dass wir das Problem lösen. Du wolltest mir das ja ganz einfach nur erzählen. Ja, klar. Ja, und ich will hier auch nicht die große Moralinstanz spielen. Ja gut, Moral ist für mich ein dehnbarer Begriff, ne? Ja, natürlich. Es soll auf jeden Fall die nächste Zeit so weitergehen. Ja, wie willst du deiner Freundin das erklären, wenn es mal rauskommt? Und es wäre ja beinahe da schon rausgekommen. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht so. Über die Sache habe ich eigentlich noch nie so großartig Gedanken drüber gemacht. Solltest du aber, denn dann stehst du ziemlich blöd da. Dann hast du keine Argumente mehr und nichts, mit dem du das erklären könntest. Ja, und Argumente, ja gut. Hast du keine. Du kannst nur sagen, so ist der Mann. So ist der Mann. So ja, ist Frank. Danke für dein Vertrauen. Okay. Tschüss, Frank. Danke, ja. Tschüss. Unser Thema heißt heute Nacht hier im 1 Live Talk Radio, was ich meinem Partner nicht zu sagen wage. Und ich glaube, in Deutschland überall, bei vielen, vielen, vielen, vielen, die uns jetzt hier zusehen und zuhören, gibt es da eine ganze Menge. Die Welt ist voll von Geheimnissen. Wenn ihr mir so ein Geheimnis von eurem Leben, aus eurem Leben erzählen wollt, das ist die Telefonnummer 0185 678 111. Ich bin gespannt auf Holger und der ist 28. Hallo, guten Morgen, Domian. Holger, guten Morgen. Ja, ich will gleich anfangen. Und zwar, ich war 1991 bis 92 ging ich auf den Strich. Mhm. in Frankfurt und lebe aber jetzt in einer festen Beziehung und bin homosexuell. Und ich traue mich einfach nicht, meinem Partner quasi zu sagen. Ich habe da also eine panische Angst davor, dass das dadurch mal kaputt gehen könnte. Wie lange bist du jetzt mit deinem Partner zusammen? Jetzt bin ich maximal 2,5 Jahre zusammen mit ihm. Ja. Und das Problem ist aber, wir leben zwar eine sehr offene Beziehung, im Grunde genommen, aber das traue ich mich noch nicht, ihm zu sagen. Also, was heißt offene Beziehung? Also ihr geht auch schon fremd ab und an? Nein, nicht so. Das meine ich jetzt nicht so. Aber also ihr seid sehr offen miteinander? Ja, und sehr offen. Sehr vertraut geht ihr miteinander um? Ja, genau. Und das ist aber das Thema, was eigentlich mich sehr bedrückt da im Grunde genommen. Warum bedrückt dich das sehr? Ich weiß es nicht. Ich habe nur ein schlechtes Gewissen, weil ich habe noch Freunde in Frankfurt und es könnte ja eventuell auch mal was rüberschwappen und so. Und das ist so für mich ein schwieriges Problem. Warum hast du denn bisher so viel Angst gehabt, es ihm ganz normal zu erzählen? Naja, ich weiß nicht. Das ist halt irgendwie das schlechte Gewissen, das hat mich irgendwie geplagt. Weil ich sonst eigentlich ein sehr offener Typ bin. Ja, aber warum? Hast du Angst vor einer Reaktion? Hast du Angst, dass er dich verlässt zum Beispiel? Ja, wahrscheinlich. Aber das ist so... Ich habe also jetzt nur Angst, darüber zu reden, weil ich, das ist nicht so, das ist so meine dunkle Seite quasi. Mhm. Es war aber nur ein Jahr, ne? Ja, also wirklich, weil ich komme mir eigentlich aus der ländlichen Gegend, bin also immer runtergefahren und damals ging es halt etwas dreckiger, muss man dazu sagen. Ich hatte nicht viel Geld und das war halt meine Maßnahme. Jetzt geht es eigentlich relativ wieder gut. War das Straßenstrich, Bahnhofstrich? Eigentlich nicht so direkt eigentlich. Ich hatte mehr so meinen festen Kundschaft und so und aber... Wie bist du denn damals da reingekommen? Das ist ein Bekannten damals. Ja? Und der hat mich damit reingenommen, aber jetzt... Du hast das ein Jahr gemacht? Ja, hast wahrscheinlich ziemliche Erfahrungen gesammelt, extreme Erfahrungen gesammelt? Ja, ja, also wirklich harte Erfahrungen auch vor allen Dingen. Harte Erfahrungen. Ja. Bist aber nach einem Jahr aus dem Milieu wieder rausgegangen. Wie kam es dazu? Na ja, gut, wie gesagt, ich bin aus der ländlichen Gegend hier und ich hatte halt die Möglichkeit, dann wieder einen Beruf zu ergreifen und habe das also auch dann wahrgenommen. Und der Absprung ist auch leicht geschafft worden von dir damals. Ja, im Grunde genommen. Man verdient ja ganz gut, wenn man auf den Strich geht. Naja, also, ne? Es ist aber mir hat es nicht sehr gut gefallen. Ja, ne? Ja, ist klar, dass dir das nicht gefallen hat. Aber ich höre hier in der Sendung auch immer wieder, dass den Leuten das so schwer fällt, halt auch mit der wenigeren Kohle dann auszukommen, wenn sie aus der Szene rausgehen. Ja gut, das Geld, das ist vielleicht eine Sache, aber ich hatte damals auch zwei Leute, die dann auch an einer Krankheit gestorben sind und das hat mich also dann doch schon sehr runtergetragen, muss ich sagen. Bist du HIV-negativ? Nein, ich bin also, ich habe kein AIDS. Du hast kein AIDS. Und ich habe auch, damals hatte ich aber mal eine Krankheit gehabt, das war also, ich hatte mir einen Tripper eingefangen. Hm, na gut, das ist nicht so. Aber das war auch schon recht heftig eigentlich. Holger, wie würdest du denn eure Beziehung, du hast gerade schon gesagt, es ist eine sehr offene Beziehung. Ja. Ich frage dich jetzt noch, ist es eine sehr innige Beziehung? Ja. Ist es eine wirklich tiefe Liebesbeziehung? Ja, also von mir aus ja. Also ich kann von mir aus bejahen, ja. Und du bist dir aber nicht so ganz sicher, was dein Partner angeht? Ich denke auch. Also wenn wir zusammen sind, sind wir also sehr lieb miteinander, aber Also Holger, ich bin der ganz festen Auffassung, der ganz festen Überzeugung, wenn das eine solide Liebesbeziehung ist, dann wird diese Liebesbeziehung eine solche Information aushalten. Ja. Und es ist so lange her schon. Du hast es nur ein Jahr gemacht und du bist durch deine eigene Kraft wieder da rausgekommen. Ja, Gott sei Dank. Ein Mann, der dich liebt, wird dir das niemals verübeln. Könnte ich Bein und alles drauf schwören. Ja, das ist immer... Wirklich, ich kann mir vorstellen, dass das für dich eine Hürde ist, das zu sagen. Man schämt sich ja auch und das ist ja keine ein Schatten, wie du gerade auch gesagt hast, in deinem Leben. Also hier bei mir im Dorf zum Beispiel, wo ich also jetzt herkomme, weiß das gar keiner. Holger, ich finde es aber viel, viel mutiger und respektabler, wenn du ihm das sagst. Stell dir mal bitte vor, es sickert irgendwie über irgendjemand anderen an ihn heran und an ihn durch. Das ist dann wirklich schlimm. Ja, das stimmt schon. Dann wäre ich, wenn ich dein Freund wäre, sehr enttäuscht. Ja. Das stimmt schon. Und ich erwarte einfach, wenn man zwei Jahre mit jemandem so innig zusammen ist, dass man so etwas Wichtiges, das ist ja auch ein gewichtiger Abschnitt deines Lebens, dass man das dann alles auch erfährt von dem Partner. Ich kann dich nur ermutigen, es ihm zu sagen. Und wenn ihr beide euch wirklich lieb habt, bin ich felsenfest sicher, dass das kein Problem gibt. Ja gut, ich meine, man muss es halt abwarten. Also man muss es abwarten, ja. Ich hoffe dann nicht, dass ich eines anderen belehrt werde danach. Ja, ja. Aber ich finde immer gut, wenn man so reinen Tisch macht und man das sagt. Es ist auch keine Schande, das mal gemacht zu haben. Mein Gott, wie viele Leute gehen aus den verschiedensten Motivationen heraus auf den Strich. Und ich sag mal, so wie wir das gemacht haben, das war noch nicht so schlimm. Ich habe schlimmere Sachen gesehen und erlebt und deswegen, für mich ist es halt nicht einfach gewesen, das. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich will auch nochmal sagen, dass man das nicht so moralisch, so abschätzig bewertet. Ich habe so wunderbare Menschen kennengelernt, die als Huren oder Stricher arbeiten, sodass ich niemals irgendwie per se ein schlechtes Wort über diese Szene verlieren würde. Niemals. Das ist so ungerecht. Ja, es mag schon sein, aber für mich persönlich war es, ich muss es ganz ehrlich sagen, für mich persönlich war es erniedrigend. Klar, natürlich. Da gibt es auch gar nichts dazu zu diskutieren. Und der Versuch ist mit der Wahrheit. Ich denke. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Toi, toi, toi. Darf ich noch was zu deiner Sendung sagen? Ja, aber nicht so viel. Ich finde sie spitze. Ach, ich danke dir herzlich. Ich schlafe da immer ein, aber meistens kommst du so ein bisschen zum Ende. Ja, ich danke dir vielmals für das Kompliment. Okay. Tschüss, Holger. Danke. Tschüss. Jetzt, dann nehmen wir vor der Pause noch den Michael dran. Michael ist 27 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Hi. Ja, also ich habe mein Problem, was ich meiner Partnerin nicht sagen wollte. Das ist für mich eigentlich auch schon ein großes Problem in letzter Zeit geworden, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich bisexuell, schwul oder hetero bin oder sonst irgendwie was. Also du lebst in einer festen Beziehung mit einer Frau? Ja. Wie lange schon? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Und wieso bist du dir jetzt unsicher, was mit dir los ist? Ja, also das ist halt so, dass ich in diesen 3,5 Jahren schon immer mal so eine leicht sexuelle Beziehung zu einem Mann hatte. Immer mal hier und da so. Wie hat sich das ergeben? Ja, also sprich, ich bin mal in einen Sexshop reingegangen oder so, irgendwie sowas, vor lauter Geilheit oder so. Und ja, dann bin ich halt, das ist dann halt immer irgendwie so passiert und mit meiner Freundin habe ich eigentlich so überhaupt keine Probleme. Sex ist alles super und wir verstehen uns eigentlich auch sehr gut. Bloß, ich meine, ich habe das immer sehr eigentlich abgetan, ich so als Laune irgendwie ab und zu mal alle paar Monate so ungefähr. Und jetzt ist es halt doch öfters geworden und ja, ich weiß auch nicht, wie, ob ich es dir sagen soll, weil ich mir vorstellen könnte, dass sie dann Schluss machen wird. Aber es ist bei diesen anonymen Sexkontakten geblieben, du hast keinen festen Partner. Du bist nicht verliebt in einen Mann. Nee, überhaupt nicht. Es sind immer Sexkisten. Ja, auf jeden Fall. Meistens in Kinos, Pornokinos oder wo? Ja, oder irgendwo, was weiß ich, in der Diskothek, wenn sich's mal irgendwie so ergeben hat, so einfach irgendwie so das. Gehst du auch in schwule Diskotheken? Ja, ich habe das mal gemacht, so irgendwie. Das ist halt so irgendwie der Drang. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt gehen kann mit der Wortwahl. Erzähl ruhig. Ja, so von wegen, dass ich morgens aufwache und ich denke, jetzt brauchst du einen Schwanz. So ungefähr. Ja, und das ist jetzt in letzter Zeit doch schon so oft, dass ich mir irgendwo die Frage stelle, was mit mir los ist. Könntest du dir vorstellen, in deinen gewagtesten Träumen, dass du dich auch in einen Mann richtig verlieben könntest? Nee, eigentlich nicht. Nicht so, wie ich es jetzt so mit meiner Freundin habe. Sowieso mit einer Frau immer schon hasse. Also so das Gefühl von Liebe, das kann ich, glaube ich, nicht einem Mann gegenüber nicht so zeigen. Was wäre, wenn du im Moment solo wärst? Wie würdest du dann leben? Spinn mal so. Wie würdest du dich verhalten? Also ich weiß noch, wie es, bevor ich sie jetzt kennengelernt habe, so wie es damals war, so von wegen, dass ich eigentlich sehr oft solche Sexbeziehungen hatte zu Männern. Und dass bis ich da eine Freundin irgendwo, dass ich wieder eine Beziehung zu einer Frau hatte, das hat doch immer mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert. Ja. Du bist 27 Jahre alt. Wie viele Jahre hast du schon diese Sexaffären mit Männern? Ungefähr 6 Jahre. Schwieriges Problem. Ja, irgendwie schon. Sehr schwieriges Problem. Wo ich auch selbst nicht weiß, das ist... Du möchtest die Frauen nicht verlassen und du liebst diese Frau auch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dir ist sehr viel gelegen an der Frau. Ja, und... Aber du gehst ja natürlich fremd, ne? Egal, ob Männchen oder Weibchen, du gehst ja fremd. Ja, das ist auch so ein Ding. Wobei ich da immer noch irgendwo den Unterschied sehe, dass es rein sexuelle ist. Ne? Du gehst aber nicht, also ab und zu überkommt es dich nicht und du suchst dir eine andere Frau. Das kommt nicht vor. Das kommt überhaupt nicht vor. Das heißt also, du bist deiner Freundin, was Frauen angeht, treu geblieben. Ja. Die ganze Zeit. Ja. Also das ist ja ein doppeltes Problem. Einmal, dass du deiner Freundin untreu bist und zum anderen das Problem, die Frage nach der Identität. Ne? Was bin ich eigentlich? Wohin tendiere ich? Mhm. Bin ich, ne, wie du es gerade auch so schon sagtest, bin ich ein Schwul, bin ich hetero, bin ich weiß der Teufel was? Ja, ja, genau. Mhm. Das, ich finde es jetzt auch gut, dass ich da mal drüber reden kann. Mhm. Weil das war hast du es noch niemandem erzählt? Nee. Niemand? Hast du auch keinen besten Freund, mit dem das mal bekakeln könntest? Nö, ich denke mal, dass so wie ich es hier so mitgekriegt habe, es ist alles so, dass sobald du irgendwie sagst, du bist irgendwie bi oder homosexuell oder irgendwie sowas, hast du schon mega schlechte Karten. Mhm. Das ist ja alles auch eine Kleinstadt. Mhm. Und ja, weiß ich nicht, da hatte ich immer schon Hemmungen und das ging eigentlich auch alles. Also da habe ich mir eigentlich nie großartig Gedanken drüber gemacht, mhm. Bloß habe ich jetzt das schlechte Gewissen meiner Freundin gegenüber. Ne? Mhm. Das Problem ist jetzt, wenn ich kann dir natürlich nicht sagen, unterdrück das, weil es scheint ja doch ein elementarer, eine immer tiefer werdendere Sehnsucht in dir zu sein, ne? Dieses zu leben mit einem Mann, wie du gerade erzählt hast. Ja, das Problem ist halt so, das Dingen, ich will das eigentlich auch nur auf den Sex beschränken. Mhm, mh. Könntest du denn dir vorstellen, doch ganz darauf zu verzichten? Für deine Freundin, für die Beziehung, für die Partnerschaft? Ja, schon. Mhm. Irgendwie schon, also das ist bloß, ich weiß nicht. Also, ich ihr jetzt, ich meine, der ehrliche Weg wäre das natürlich, ne? Der beste Weg, wenn du sagen würdest, ich verzichte da erstmal zumindest drauf, ich mache den Versuch, mich zu disziplinieren, wegen meiner Freundin, für unsere Liebe. Mhm. Und wenn du es dann nicht kannst, tja, wenn du es ihr sagst, läufst du natürlich extrem Gefahr, dass sie sagt, dann möchte ich nicht mehr mit dir zusammen sein. Ich kann dir auch nicht guten Gewissens sagen, mach dein Doppelleben da weiter, weil ich weiß, dass das auf Dauer keine Lösung ist. Nee, also das macht mich irgendwo schon ein bisschen krank. So irgendwo. Das ist ein vielleicht läuft es unter Umständen wirklich darauf hinaus, dass in einem Jahr, in anderthalb Jahren, du nicht mehr mit der Frau zusammen sein kannst, weil dich das zu sehr zermürbt, das schlechte Gewissen. Ja. Ja, das kann gut sein. Michael, versuch doch mal, einfach mal so als Test für dich mal eine Weile auszusetzen und das letztendlich dir zu motivieren, auch mit der Liebe zu deiner Freundin. Mhm. Ja, ich will es mal ausprobieren. Viel Glück. Okay. Tschüss, Michael. Ja, tschüss. 1.35 Uhr, nein, auf die Sekunde 1.36 Uhr. Jetzt machen wir Pause. Sekunde 1.37 Uhr. Hier ist Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit Domian. Unser Thema heute Nacht, was ich meinem Partner nicht zu sagen wage. Was wagt ihr eurem Partner nicht zu sagen? Was tragt ihr da mit euch rum und sagt so zu euch, ich traue mich nicht, denen das zu sagen. Und ich will es ihnen nicht sagen. Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Jetzt ein Hinweis in eigener Sache. Erstens, morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio. Zweitens, Freitag. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist der 1Live-Freundeskreis, das ist so eine Art 1Live-Club, in der Königsburg in Krefeld, in der Disco Königsburg in Krefeld. Und dort steht ein Domian-Bildtelefon. Und wer Lust hat, sich mit mir zu unterhalten über Bildtelefon, der sollte in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Königsburg nach Krefeld kommen und sich dann an das Telefon setzen und mit mir plauschen. In der Nacht von Freitag auf Samstag. Jetzt geht's weiter mit Jens. Und Jens ist 25. Ja, hallo Domian. Jens, guten Morgen. Und zwar mein Problem ist, ich habe vor etwas über eine Woche eine Frau in der Diskothek kennengelernt. Habe mich mit dieser Frau auch schon diese Woche öfters getroffen, auch bei mir zu Hause. Mhm. Und diese Frau wollte ein bisschen mehr. Mhm. Und ist auch, sie hat versucht, mir an die, sagen wir mal, an die Hose zu gehen. Mhm. Und zwar liegt mein Problem darin, ich habe einen sehr großen Penis. Ich sag mal, ein bisschen größer wie ein anderer Mann vielleicht. Mhm. Und ich habe Angst gehabt, dass sie mich, also an meinen Körperteil packt und dass ich dann eher Reaktion kriege und sie merkt, was Sache ist. Mhm. Ich hatte auch schon vorher Frauen gehabt und... Wollte ich gerade fragen, hast du schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, zuerst ein bisschen erschreckend, sagen wir mal. Mhm. Und wie wir es dann miteinander probiert haben, tat es auch bei manchen Frauen ein bisschen weh. Mhm. Jetzt sage uns bitte, wie groß er ist. Wie groß ist er erigiert? 26. Mhm. Das ist sehr ordentlich. Aber es ist auch noch nicht so wahnsinnig, dass man also schreiend aus dem Zimmer läuft. Ja, sagen wir so, für manche Frauen, manche Reaktionen waren schon echt ein bisschen heftig. Mhm. Da könnte man ja, also mir kam gerade sofort der Gedanke, der soll froh sein, dass es so rum ist und nicht andersrum, dass du einen viel zu kleinen hast. Mhm. Aber das hilft dir natürlich auch nicht, wenn du schlechte Erfahrungen damit gemacht hast. Ja. Also ich wäre auch lieber, wenn er, sagen wir mal, 8 cm kleiner wäre. Mhm. Bloß diese Frau, die mag ich gerne und ich habe eben Angst. Also ich muss es nochmal sagen, mich wundert das, dass bei 26 cm das für dich so ein großes Problem ist. Ja, also... Hattest du denn noch nie eine Frau oder Frauen, wo das überhaupt kein Problem war? Oder im Gegenteil, dass die sogar darauf abgefahren sind? Ja, doch, das schon. Es kommt immer auf die Frau auch mit ein bisschen drauf an. Das ist klar. Ich sag mal, diese Frau, die ich jetzt kennengelernt habe, die ist ziemlich schmächtig. Mhm. Und na, da könnte es doch schon einige Probleme bei geben. Jetzt hast du das immer wieder abgewendet, wenn sie angefangen hat. Richtig. Mhm. Und sie wird sich Gedanken machen, was ist mit ihm los? Warum will er nicht? Ja, ich habe immer versucht, irgendwas mir einfallen lassen, ich muss Kaffee kochen oder ich muss das machen und so. Würde ich dir nicht glauben. Ja. Wie sieht der Kontakt denn überhaupt aus jetzt? Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Gestern Abend. Und da war es wieder nah dran und du hast es abgebogen. Richtig. Mhm. Also Jens, ich würde da wirklich sagen, wenn du dir die Frau toll findest und sogar ein bisschen verknallt in die Frau bist, sag ihr das, bevor du dich ausziehst und dann zieh dich aus. Mhm. Weil das jetzt mit dir da rumzutragen und rumzutruxen, das ist doch, völlig, völlig, völlig blöd. Ja, bloß ich bin auf die Reaktion, habe ich ein bisschen Angst vor, ne? Wie sie reagiert. Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Ja, ich habe schon mal gehabt, dass ich auch mit einer Frau im Bett gelegen habe, habe die Unterhose nach unten gehabt und wie sie die dann runtergezogen hat, ist aufgestanden, hat sich angezogen und hat meine Wohnung verlassen. Ist das wahr? Ja. Hm. Und das war schon sehr schlimm. Hm. Ich habe eben Angst, dass es wieder passieren könnte. Ich hatte mal einen Freund, der brachte es auf stolze 30 cm. Deswegen sagte ich gerade so, 26 geht ja noch so. Mhm. Und von dem weiß ich das auch, dass das ein großes, großes Problem war mit Frauen. Vor allen Dingen, wenn er mit schmächtigen, eher kleineren Frauen zusammen war. Mhm. Dass die nie richtig für ihn befriedigend miteinander schlafen konnten. Mhm. Weil er sich immer vorsehen musste, es tat den Frauen weh und so weiter. Ich meine, dir bleibt überhaupt gar nichts anderes übrig, als damit offensiv umzugehen. Offensiv heißt, dass du es ihr schnell sagst, vorher sagst, damit ihr nicht dann zu sehr erschrocken ist und das vielleicht auch ein bisschen nett sagst oder ein bisschen lustig sagst am Anfang. Und ich würde mich jetzt nicht mehr verstecken an deiner Stelle. Da hilft nur, auch wenn man einen zu kleinen Penis hat, offensiv damit umgehen. Alles andere ist Quark. Jens, ja. Was meinst du, wie viele Männer dich jetzt beneiden, was du gerade erzählt hast? So erstmal generell. Ja, das glaube ich schon. Ja, aber der Fall ist anders bei dir. Ja, richtig. Geh offensiv an die Frau ran, vielleicht klappt es ja, vielleicht steht die ja total drauf. Es gibt ja Frauen, die wirklich auf große Penisse stehen. Ja, ich hatte da auch mal eine und die konnte davon ehrlich gesagt nicht genug kriegen. Mhm. Vielleicht ist diese neue ja genauso. Ich hoffe es mal. Ich wünsche es dir wirklich. Mhm. Tschüss, Jens. Okay, tschüss. Tschüss. Sandra, 24 Jahre alt, was ich meinem Partner nicht zu sagen wage. Ja, hallo. Hallo. Domian. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. Ja, und zwar geht's darum, ich bin seit 5 Jahren mit meinem Partner zusammen. Ja. Und so läuft es eigentlich in der Beziehung ganz gut. Bis auf eine Sache, also im Bett funktioniert es nicht so besonders. Und ich gehe jetzt mittlerweile seit ungefähr 2 Jahren fremd. Es ist ja wirklich verrückt. Ich dachte, bei dem Thema kommen ganz verrückte Aspekte und Geschichten zutage, aber alle Leute erzählen etwas im Prinzip aus dem Großbereich Sexualität. Mhm. Ja, das ist halt nun so. Und also das ist nun so, dass ich... Also Moment, jetzt mit 5 Jahren seid ihr zusammen. Und ja. Wie lange gehst du fremd? Ungefähr seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Hast du einen festen Partner? Mit dem, mit dem du fremd gehst? Nein. Also ich rufe regelmäßig, oder naja, auch nicht so regelmäßig, kommt drauf an, so auf einer Datingline an, wo man also Männer kennenlernen kann. Und dann verabreden wir uns und dann, ja, passiert es halt. Du lebst mit deinem Partner in einer Wohnung? Genau. Ja? Und wie erklärst du ihm das, wenn du dann immer zu weggehst? Das mache ich also meistens, wenn er auf der Arbeit ist. Mhm. Wie oft kommt das vor? Im Monat? In der Woche? Das kann man gar nicht so sagen. Also im Monat vielleicht 1-2 Mal. Und ich hatte also erst ein ganz, ganz schlechtes Gewissen. Aber jetzt nach und nach, weiß ich nicht, es normalisiert sich irgendwie. Schlaft ihr denn überhaupt nicht mehr miteinander? Nicht so oft, weil er ist immer müde von der Arbeit. Dann hat er keine Lust mehr auf verschiedene Stellungen. Und also am liebsten möchte er nur seine Missionarstellung. Und das war's dann halt. Meinst du denn, dass er auch unzufrieden ist mit der Situation? Ich habe ihn schon mal gefragt, ja? Deswegen, ob er irgendwas oder ob ihm irgendwas fehlt oder. Nö, meinte er, wäre ganz zufrieden und. Hast du ihm denn gesagt, dass dir etwas fehlt? Ja, habe ich auch schon. Und was hat er darauf gesagt? Er meinte so nach dem Motto, ich müsste da halt damit leben und ich müsste das akzeptieren. Hält er es überhaupt für möglich, dass du da auf Abwägen bist manchmal? Nee, ich glaube gar nicht, nee. Der würde aus allen Wolken fallen. Ja, wahrscheinlich, oh ja. Ja. Du hast kein schlechtes Gewissen mehr, weil du denkst, ich habe ihm ja eine Chance gegeben und habe ihm das gesagt und er ist nicht auf mich eingegangen. Ja, kannst du sagen, also, nee, weiß nicht, ein schlechtes Gewissen, nee, kann man nicht eigentlich sagen. Aber du würdest es ihm auch nicht erzählen. Nee, ich traue mir das gar nicht mehr. Was wäre denn dann, wenn du es erzählen würdest? Ich glaube, dann würde er Schluss machen. Also, wäre das so schlimm? Ja, doch, weil in gewisser Weise, man kann sagen, ich liebe ihn und wir verstehen uns auch in fast allen Dingen so, außer eben nicht im Bett. Kinder sind nicht da? Nee. Kinder sind nicht da. Liebe? Kann man noch von Liebe sprechen? Doch, eigentlich schon. Doch. Ich meine, du sprichst wahrscheinlich jetzt wieder im Namen von Tausenden, von Hunderttausenden, wenn nicht Millionen, die in so einem Dilemma stecken, die einen Partner haben, den sie sehr lieben, wo alles eigentlich wunderbar klappt im Alltag, aber wo die Leidenschaft irgendwie ausgebrannt ist. Ne? Und was dann tun? Was dann tun? Ne? Soll man das aufs Spiel setzen und sagen, ich verlasse den Partner nur der körperlichen Gelüste wegen? Wäre es dir denn möglich, das einzuschränken mit den Männern? Oder willst du es gar nicht? Ich meine, man weiß ja auch nicht, wohin mit seiner Lust. Und also in dir brennt das Feuer schon kräftig noch. Genau. Und wie gesagt, also mein Partner spielt da eben halt nicht so mit. Ne? Und ich habe ihn öfter schon drauf angesprochen. Also es war ja nicht nur einmal, sondern mehrmals. Daraus schließe ich jetzt, dass du fest entschlossen bist, dieses so weiter zu betreiben. Ja, erstmal ja, weil ich sehe sonst keine andere Möglichkeit, weil ja ändern sich ja auch nicht. Mhm. Aber Schluss machen möchte ich auch nicht. Es ist schon sonderbar, dass er überhaupt nicht auf dich eingeht, ne? Finde ich auch nicht gut. Du hast dein Unwohlsein artikuliert, ihm gesagt. Mhm. Und er macht genauso weiter wie bisher. Genau, ja. Und ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie ich ihn überreden soll. Ich meine, ich habe ihn auch schon mal ein bisschen überrascht, eben halt mit besonderen Dessous oder... Aber naja, er geht nicht viel drauf ein, ne? Das ist leider... Und solche Geschichten, was wir gerade auch schon so ein bisschen hier besprochen haben, mit Swingerclub oder irgendwas ganz Ungewöhnliches mal mit ihm zu machen, wäre er dafür zu haben? Nee, auch nicht. Gar nicht, überhaupt nicht, nee. Also ich glaube, der würde auf einen Wolken fallen, wenn ich ihm das vorschlagen würde. Nee. Wann hat's dein letztes Date, Sandra? Oh, das ist schon ein paar Wochen wieder her. Und so. Denkst du dann währenddessen an deinen Freund, an deinen Partner? Ja, es ist mal vorgekommen, ja. Und wenn du nach Hause kommst und ihm dann zum ersten Mal in die Augen schaust, was ist das für ein Gefühl? Ziemlich blödes. Ja, doch. Also das dann doch, ne? Aber du bist entschlossen, es weiterzumachen. Ja. Und das wagst du nicht, deinem Partner zu sagen, was man auch gut verstehen kann. Genau, so sieht's aus. Danke, dass du mich angerufen hast. Alles klar. Viel Glück weiterhin. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, weiterhin ist gut. Markus, 22. Ja, hallo. Geht's bei dir auch um Sex? Bei mir geht's auch um Sex, ja. Verrückt. Echt verrückt. Ja, und zwar, also ich war jetzt im August im Urlaub mit meiner Freundin und sie hat noch zwei Freunde mitgenommen. So, und jetzt habe ich mit deren Freundin, also mit beiden, was gehabt. Und jetzt habe ich ein tierisch schlechtes Gewissen und weiß nicht, was ich machen soll. Und ich habe Angst, dass das irgendwie rauskommt. Also hast du mit beiden Freundinnen von deiner Freundin was gehabt? Ja, ich bin mit meiner Freundin in Urlaub gefahren und die beiden Freundinnen sind mitgekommen. Wissen denn die beiden Freundinnen von deiner Freundin? Ja, ja, das ist ja offiziell gewesen, dass ich als Freund, wir sind ja schon ein halbes Jahr zusammen, das wissen die auch. Und ja, und dann trotzdem hat sich das so ergeben. Nein, ich meine, dass die anderen beiden, wissen die, dass du mit der einen und du mit der anderen auch? Ja. Das wissen die? Das wissen die auch, ja. Aber die haben das wiederum deiner Freundin nicht erzählt? Nee, das, um Gottes Willen, das darf natürlich... Wie, das stelle ich mir sehr schwierig vor im Urlaub, wenn man dann nur zu viert unterwegs ist. Wie hast du das bewerkstelligt, dass du dann mal bei der einen ins Bett gehuscht bist und dann bei der anderen? Nein, wir sind hier abends, ist ja Mallorca, ist ja überall Party und Disco. Und da haben wir uns auch mal getrennt, da wollte ich mal meiner Freundin alleine sein. Dann hat sich das auch so ergeben, dass irgendwie, die haben irgendwelche kennengelernt, dann bin ich mal mit denen mitgegangen, da ist meine Freundin dann mit ihrer anderen Freundin weggegangen. Und nachher haben wir Leute kennengelernt, sind in eine andere Disco gegangen. Und als wir nachher allein auf dem Heimweg waren, meinetwegen ins Hotel, dann kam das irgendwie, dass wir noch am Strand spazieren sind. Und weiß nicht, ich bin auch so ein Typ, der irgendwie immer mit Mädchen so ein bisschen reden muss. So. Also ich ein bisschen spielen, das ist bei mir so drin, weil ich, bevor ich eine Beziehung jetzt zum ersten Mal hatte, also ich bin jetzt 22 und früher war ich immer nur so mal die und weiß ich nicht. Also jetzt ist das schon wunderbar, ich ein halbes Jahr durchhalte. Und ich bin auch echt verliebt und das ist jetzt ein großes Problem für mich, das eben irgendwie zu verarbeiten. Ich weiß nicht. Ja, ist mir klar. Und es ist dann am Strand passiert mit der einen? Ja, am Strand ist das passiert. Also wir haben uns erst hingelegt und dann haben wir über Himmel geredet und sowas. Und man sieht, dass meine Freundin viel Glück hat mit mir. Und dann war das für mich schon wieder klar irgendwie, dass ich da ein bisschen dranbleiben muss, weil die also auch ziemlich hübsch sind, die beiden. Und das hat mich irgendwie... Und da konntest du dann doch nicht Nein sagen, ne? Ja, leider nicht. War das denn, ist das denn jetzt nur in dem Urlaub passiert oder nach dem Urlaub hier zu Hause auch? Nee, nach dem Urlaub ist gar nichts mehr passiert. Das ist ja schon mal sehr beruhigend. Ja. Hast du mit den Frauen nochmal über die Vorfälle gesprochen oder schweigt man? Nicht ein Wort mehr, gar nichts mehr. Man schweigt darüber. Ja, das ist also, das war da so eine Euphorie, sag ich mal, irgendwie im Urlaub, hier jeden Tag irgendwie Spaß gehabt. Ja. Und ich als einziger Junge kam mir sowieso gar nicht so... Ja, ich kam mir eigentlich blöd vor, weil ich, wenn ich nur mit Mädchen da bin, ich hätte ja auch gerne mit Jungs ein bisschen rumgerannt da. Ja, okay. War aber eben nicht so. Und dann hat sich das ergeben und ich muss sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht habe, ja auch noch nicht mal ein schlechtes Gewissen. Es war einfach zu schön und zu aufregend. Ehrlich? Danach, Ja, aber wie verrückt, du bist im Urlaub mit deiner Freundin. Du liegst am Strand mit einer anderen Frau, hast Sex mit der Frau am Strand und gehst dann in euer Hotelzimmer, wo deine Freundin liegt und legst dich neben deine Freundin ins Bett. Kommt man sich da nicht ziemlich doof vor? Doch, klar. Ja, ne. Das ist ein ziemlich blödes Gefühl. Ich bin auch nicht stolz darauf, oder? Also es tut mir echt, aber das ist ja in mir drin. Und du bist... Wie soll ich denn was ändern, was in mir drin ist? Ja, man kann sehr viel ändern, was in einem drin ist. Also das ist nicht der Blankoscheck, ne? Wenn man sagt, es ist in mir drin, also lebe ich alles aus. Ihr wart da ja auch noch gar nicht so lange zusammen im Sommer, ne? Ja, halbes Jahr. Das ist für da mich wart ihr ein halbes Jahr zusammen schon. Das ist für mich schon ziemlich lange. Ja. Also, vielleicht wäre es wirklich ganz geschickt, dieses einfach jetzt alles so in die Vergangenheit versickern zu lassen, darüber zu schweigen. Wenn, ich meine, ich finde es ja schon mal gut, dass es jetzt nicht nochmal vorgekommen ist. Seitdem bist du deiner Freundin treu? Ja, treu auf jeden Fall, ja, klar, treu bin ich auf jeden Fall. Hier ist das Wetter ja auch viel schlechter, also ja. Ist das ja nicht so, dass das... Ist nicht so verlockend, ja. Das ist nicht so verlockend, genau. Und dann, die hatten natürlich auch noch dann so nette, ja, da haben ziemlich am Urlaub immer ein bisschen Feier an, und das hat mich dann schon gereizt. Ja, ich meine, wenn du jetzt das deiner Freundin erzählst, wühlst du so viel auf. Und das ist die Frage, ob es das wert ist. Ja, und das Dumme ist aber, ich bin echt verliebt und ich weiß genau, das ist meine Traumfrau, die würde ich heiraten. Dann, aber ich habe Angst, dass ich in Zukunft auch nicht die Finger voneinander lassen kann. Ja, das ist natürlich jetzt das nächste Problem, ne? Also ja, bin ich denn jetzt ein schlechter Mensch oder was? Ach nee, du bist so ganz sympathisch, finde ich. Aber, ja, aber ist ja, ich bin da ja nicht stolz drauf. Nein, das ist jetzt, sagen wir mal, es ist jetzt passiert. Und du bist im Moment sehr verliebt in deine Freundin. Ja. Und jetzt kannst du dich aber wirklich am Riemen reißen und die Finger von den anderen Frauen lassen. Du kannst sie dir gerne angucken und kannst dir auch ein paar warme Gedanken machen. Aber du musst nicht rangehen an die Röcke. Jetzt wollte ich aber von dir noch wissen, was ist denn, wenn ich irgendwann wieder diese Rage kriege, ich will mal mit Freunden meinetwegen wegfahren, ich gehe wieder fremd. Mhm. Meinetwegen nicht unbedingt mal wieder mit Freundin von meiner Freundin. Wir reden jetzt nicht über den Fall, der da vielleicht eintreten könnte. Der darf überhaupt nicht eintreten. Da haust du dir selbst immer auf die Finger. Wenn du merkst, du vibrierst schon, dann gehst du zurück. Jetzt ist noch alles so relativ im grünen Bereich. Halt den Mund, wenn die Mädels auch den Mund halten, ist es gut und hoffe, dass es nie rauskommt und genieße jetzt erstmal die Liebe zu deiner Freundin und das Glück. Ja, ist gut. Mensch, Markus. Tschüss. Ja, alles klar, danke. Ciao. Jetzt ist Uwe dran. Uwe ist 18 Jahre. Hallo, Domian. Uwe, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Also ich habe da ein Problem, wie ich dir geschrieben habe, mit meiner Freundin. Ich habe HIV. Und habe leider mit ihr ohne Gummi geschlafen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist halt einfach so passiert und... Wie kann das denn so einfach so passieren? Wir hatten einen gemütlichen Abend bei mir zu Hause. Ein bisschen was getrunken schon. Mhm. Und ich weiß nicht. Bist du erkrankt oder bist du schon erkrankt? Ja, ich habe es selber bekommen, leider. Auch schon seit längerer Zeit. Seit wann bist du denn positiv? 4 Jahre. 4 Jahre. Und seit wann bist du erkrankt? Wann ist es ausgebrochen? Ausgebrochen vor 2,5 Jahren ungefähr. Mhm. Und du bist mit dieser Frau richtig zusammen? Oder ist es nur eine Freundin von dir? Es war eigentlich nur mal so eine Freundin, wie viele andere auch, aber mittlerweile ist es schon was Richtiges. Und das war nicht in deinem Umfeld bekannt, dass du AIDS-krank bist? Ich hatte sonst keinem gesagt, weil ich dachte, ich weiß nicht, wie die reagieren, ob die mich abstoßen oder ob die mich weiterhin akzeptieren, so wie ich bin. Wie ist denn der Stand der Erkrankung im Moment? Also, es ist noch nicht allzu weit, halt mit Chemotherapien und so, halt so wird es mir nicht behandelt, aber... Chemotherapie? Ja, so weit ist es halt noch nicht, habe ich gesagt. Mhm. Also, zwar ist das... Nee, ich stutze jetzt gerade. Ich wusste nicht, dass man in einer akuten AIDS-Erkrankung Chemotherapien anwendet. Doch, wird ja auch zum Teil gemacht, aber bei mir halt noch nicht. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, wie es der Freundin sagen soll, halt, dass ich es habe. Ich hatte ja vor einiger Zeit einige Gespräche über dieses Thema hier und auch einige heftige Auseinandersetzungen. Ich kann das nicht nachvollziehen, Uwe, dass man A, es nicht sagt, seinem Freund, seiner Freundin, und ich kann es schon überhaupt nicht nachvollziehen, dass man da nicht mit Gummis schläft. Es ist mir... Ich kenne deine Sendung auch schon länger und weiß, wie du darüber redest und so, aber das tut mir auch für die Freundin leid, nur es ist aus Versehen nachts halt, nach ein paar Bierchen auch. Mhm. Wann ist das passiert? Ja, nachts halt. Nee, ja. Wie lange ist es her? Wie lange ist es denn her? 5 Wochen. 5 Wochen, Also ich finde, du hast die absolute Pflicht, es der Frau so schnell wie möglich zu sagen. So schnell wie möglich zu sagen. Und wie? Einfach zu ihr hingehen und sagen, ja. Es ihr so zu sagen, wie du es mir jetzt hier gesagt hast. Das ist ja kein komplizierter Tatbestand. Ja, aber sie wird nicht so offen mit mir darüber reden, wie du jetzt mit mir. Sie wird mich ausschimpfen oder sonst was. Ja, das musst du dann halt aushalten. Aber du musst es ihr sagen, du musst es ihr sagen, Mensch. Na gut, da hast du mir jetzt ein bisschen mehr Selbstvertrauen gegeben. Dann... Wie sieht denn der Kontakt überhaupt zwischen euch beiden aus seitdem? Habt ihr euch oft gesehen? Macht ihr viel miteinander? Wir sehen uns täglich und... Nur... Ihr seht euch sogar täglich? Ja, jetzt nicht so, dass wir täglich Arm in Arm so irgendwie rumgehen, nur... Habt ihr denn danach auch nochmal miteinander geschlafen? Danach eigentlich nicht. Ich habe danach abgewürgt auch, aber... Mhm. Das ist ja nun passiert, leider. Uwe, du musst das der Frau sagen. Du musst es ihr so schnell wie möglich sagen. Das ist meine Meinung. Hm. Na gut. Wenn du es meinst. Mach das. Ich werde es versuchen. Ja. Mach's okay. Gut. Tschüss. Gut, vielen Dank. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik, bei Markus Liebetanz. Morgen, das habe ich gerade schon gesagt, sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio, zu hören bei 1 Live. Donnerstag sind wir wieder da. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag, da steht das Domian-Bildtelefon in der Königsburg, in Krefeld. Der 1 Live Freundeskreis baut das Bildtelefon dort auf. Und da könnt ihr hingehen, und wenn ihr Lust habt, mit mir zu reden und dass wir uns dann auch richtig so ansehen können, das ist dann die richtige Adresse, die Königsburg in Krefeld. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage den Radio-Zuhörern bis morgen und den Fernsehzuschauern bis übermorgen. Bis dann, ciao.